Es ist 14.30 Uhr. Hier meldet sich der RIAS Zeitfunk. Meine Damen und Herren, heute Vormittag wurde die deutsche Öffentlichkeit durch eine Meldung aufgerüttelt, die schier unglaublich klang. 11 der 40 bereits tot gemeldeten Bergleute in einem Schacht der Erzgrube Mathilde bei Lengende sind am Leben. Um 11.05 Uhr bestätigte die Bergwerksleitung offiziell, dass die Bergleute am Leben sind, einer von ihnen ist erkrankt. 10 sind Hauer, einer ein Techniker von Siemens, der sich zufällig im Schacht aufhielt. Kurz nach 11 Uhr konnte eine Sprechverbindung über Mikrofon mit den Eingeschlossenen hergestellt werden. Außerdem wurden sie mit heißem Tee und Essen versorgt. Hören Sie nun bitte einen ersten Bericht aus Lengede, den uns das Studio Hannover des NDR soeben zur Verfügung stellte. Es ist kaum zu fassen. Ein Wunder. Es ist ein Wunder geschehen hier in Lengede. Eine neue Bohrung auf dem Werksgelände der Schachtanlage Mathilde hat Verbindung zu 11 eingeschlossenen Bergleuten hergestellt. In 60 Meter Tiefe befinden sich die 11 in einem Bruchhohlraum, 4 Meter über dem Wasserspiegel. Durch ein Loch von 50 Millimeter Durchmesser wurde ein Rohr nach unten eingeführt, sodass die augenblickliche Verbindung von oben nach Untertage durch ein Rohr von 4 Zentimetern Durchmesser vonstatten geht. Durch dieses Rohr wurde heute Vormittag ein Mikrofon zu den Eingeschlossenen hinuntergelassen. Um 10.45 Uhr, genau 4 Stunden, nachdem man die ersten Klopfzeichen gehört hatte, wechselten die Retter die ersten Worte mit den Bergleuten in der Tiefe. Die Verständigung war ausgezeichnet. Schon vorher hatten die Bergleute einen Zettel heraufgeschickt und mitgeteilt, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut gehe. Ein Bergmann benötigte Medikamente, die zum Zeitpunkt der mikrofonischen Unterhaltung bereits ihre Wirkung getan hatten. Zugleich mit dem Mikrofon, das dauernd unten bleiben wird, um jederzeit die Verbindung zu halten, bekamen die Bergleute einen Kompass. Es war wichtig, die genaue Lokation festzustellen, den genauen Aufenthaltsort. Mit Hilfe dieses Kompasses und mehrerer Gespräche gelang diese Lokation zufriedenstellend. Die 11 gaben an, dass das Versorgungsbohrloch im festen Gestein nahe der Spitze eines ausgebrochenen Keils niedergekommen sei. Sie haben dort unten zwar nicht so viel Bewegungsraum wie die 3 Bergleute auf der 90-Meter-Sohle, die am Freitag glücklicherweise gerettet wurden, andererseits gibt es hier keinen Überdruck. Das Rettungsbohrloch wird in einer ungefähren Entfernung von 1,50 Meter bis 2 Metern neben dem Versorgungsloch niedergebracht. Die Grubenleitung bezeichnete die Rettungsbohrung heute Vormittag als äußerst schwierig. Vor Montag wird diese Bohrung voraussichtlich nicht am Ziel sein. Unter den Eingeschlossenen befindet sich auch der Monteur Adolf Herbst aus Hannover, den man zunächst im Gebiet der vorigen Bohrung vermutet hatte. Hier die Namen der anderen 10. Helmut Kenzia, Johannes Sitter, Heinz Kull, Rudolf Wiese, Bernhard Wolter, Siegfried Ebeling, Dieter Richey, Helmut Webranitz, Fritz Bär und Hermann Lübcke. Inzwischen haben auch die Angehörigen zum ersten Male mit den Eingeschlossenen gesprochen. Frauen, Väter und Kinder kamen und kommen noch immer atemlos zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Autos, und immer wieder ist ihre erste Frage: Kann ich mit meinem Mann sprechen? Kann ich meinen Vater sprechen? Für sie ist diese Nachricht von der Auffindung der 11 ein Wunder. Nachdem am Freitag in 400 Meter Entfernung der Großbohrstelle eine neue Suche nach Eingeschlossenen begonnen und ergebnislos beendet worden war, hatte die Grubenleitung eine Erklärung abgegeben, die wir noch einmal wiederholen wollen. Heute Morgen kam einer meiner Ingenieure mit blassem Gesicht zu uns und meldete, dass er Klopfsignale gehört hätte. Als ich hier rauskam, haben wir festgestellt, dass diese Klopfsignale zwangsläufig von einem Draht und einem Gewicht herrührten, die in diesem Bohrturm eingerichtet sind. Es war starker Wind und dieser Draht schlug. Als wir diesen Draht herausnahmen, war keinerlei Schlagen mehr zu vernehmen. Wir waren uns von vornherein klar, dass hier niemand sein konnte, weil aus diesem Teil der Grube alle Leute gerettet sind und es sich durch die Fluten keiner mehr dort hätte retten können, zumal an anderen Stellen viel leichtere Möglichkeiten gewesen wären, nach oben herauszukommen. Wir haben aber trotzdem, um allen Gerüchten zu widersprechen, haben wir hier die Bohrung so weit vorgerichtet, dass wir wiederum eine Versorgungsbombe heruntergelassen haben mit Mikrofon und mit Licht. Und wir können jetzt einwandfrei hören, dass da unten nur Tropfgeräusche sind und keinerlei Lebzeichen festzustellen sind. Wenn heute Morgen ein Mann gegen das Bohrgestänge, welches zu dem Zeitpunkt noch 2 Meter hoch in der Luft hing, so kräftige Schläge hätte führen können, dann müsste man jetzt bemerken, dass einer noch lebend da unten ist. Wir haben unsere Gewissheit, die wir schon lange hatten, hat sich also bestätigt, dass da niemand ist. Wir haben selbstverständlich auch schon am ersten Tage lange über dem Grubenbild nachgedacht und haben ganz genau geprüft, wo noch einer sein könnte. Und wir haben hundertprozentig ausgeschlossen, dass hier einer sein kann. Und diese Gewissheit wird auch von den Leuten unserer Belegschaft bestätigt, die diese Örtlichkeiten genau kennen. Es ist also Ihrer Meinung nach ausgeschlossen, dass unter Tage jetzt noch irgendwo jemand leben kann? Wir halten es für ausgeschlossen. Diese Erklärung galt jener Bohrstelle, die 400 Meter entfernt von der Großbohrstelle angesetzt worden war. Dort gab es keine Hoffnung, etwas zu finden. Und hier nun heute Morgen dieser wunderbare Zufall, der den Angehörigen von 11 Bergleuten eine neue Hoffnung gibt. 11 sind gefunden, 11 warten darauf, heraufgezogen zu werden ans Tageslicht, das sie seit 9 Tagen nicht mehr gesehen haben. Nach 9-tägiger Dunkelheit haben sie nun wieder Licht dort unten. Nach 9 Tagen ohne Nahrung wieder etwas zu essen und zu trinken. Sie haben warme Kleidung bekommen, als erstes Socken. Dann baten sie um Hosen und eine Jacke. Ihre Stimmung scheint gut zu sein und der Mann am oberen Ende der Mikrofonleitung tut alles, um jede Nervosität dort unten zu verhindern und zu zerstreuen. Sie hören jetzt Gespräche mit den verantwortlichen Männern der Einsatzleitung. Herr Dr. Kellner, Sie haben ab heute Morgen die medizinische Betreuung der unter Tage Eingeschlossenen übernommen. Was muss man sagen, in welchem physischen Zustand sind Menschen, die 10 Tage unter Tage ohne Licht gewesen sind? Abgesehen von der Hoffnung der Betreffenden, dass sie befreit werden, spielt bei ihnen eine große Rolle, dass sie in der Zeit ohne Licht gewesen sind. Die vergangenen 3 Eingeschlossenen haben mir bestätigt, dass sie 3,5 Tag, wo sie ohne Licht waren, am schlimmsten für sie gewesen sind. Hunger und Durst spielen schon eine große Rolle. Die jetzt Eingeschlossenen haben einen geringen Raum zur Bewegung. Deshalb konnten sie eigentlich ihre Kräfte schonen und konnten während dieser Zeit also sammeln, was sie noch an Kräften zu sammeln hatten. Allerdings ist der Wärmeverlust des Körpers doch erheblich, gleichzeitig die Durchfeuchtung. Haben Sie eine Information, Herr Dr. Kellner, darüber, ob diese 11 eingeschlossenen Menschen unten im Berg in den 10 Tagen etwas zu essen oder zu trinken gehabt haben? Bis jetzt haben wir keine Information. Es ist aber nicht glaubhaft, da dieses Unglück bei Schichtschluss einbrach, war kaum zu erwarten, dass sie zu essen und zu trinken bei sich hatten. Wir haben deshalb jetzt Vorkehrungen getroffen ab 7 Uhr, wie sie ernährt werden. Das war um 7 Uhr zunächst mit heißem Tee, worum sie dringend baten. Und dann baten die Eingeschlossenen um entsprechende Ernährung. Wir haben dann Keks runtergeschickt, Zwieback, in ganz kleinen Mengen. Wir müssen nun bedacht sein, aus medizinischer Sicht äußerst vorsichtig zu ernähren. Sie bekamen als nächste Mahlzeit dann eine Karottensuppe, die nach medizinischem Rezept serviert wird. Das heißt, sie wird auch besonders dünnflüssig zubereitet. Und dann wieder Keks. Wir haben jetzt als nächste Mahlzeit etwa um 14 Uhr wiederum eine Karottensuppe vorbereitet. Haben Sie die Leute irgendwie mit Medikamenten betreuen müssen? Ja, wir haben mit Medikamenten betreuen müssen. Einer der Eingeschlossenen war etwas mit den Nerven herunter, möchte ich landläufig sagen. Und wir haben ihm ein Beruhigungsmittel gegeben, was auch sofort gewirkt hat. Er ist jetzt vernünftig. Er hat auch sofort entsprechende Wäsche wieder angezogen und sitzt jetzt versöhnt unter den anderen. Wie haben Sie den Verpflegungsplan für die nächsten Tage aufgestellt? Der Verpflegungsplan wird so aufgestellt, dass die Betreffenden in ganz kleinen Mahlzeiten, aber fast stündlich ernährt werden, sodass ein Aufbau in der Verpflegung kommt. Schonkost, salzarm, selbstverständlich besteht wieder Alkohol und absolutes Rauchverbot. Sie bekommen nichts hinunter. Und dann langsam kräftigend. Ich kann nun sagen, dass um 15 Uhr schon eine Hühnerbrühe mit Reis hinunterkommt. Und dass die Kost dann langsam kräftiger und kräftiger aufgebaut wird bis zu einer soliden Verpflegung. Das Gute ist, dass hier in dieser Eingeschlossstelle kein Überdruck herrscht. Und wir daher nicht auf den Überdruck Rücksicht nehmen müssen, sodass wir dann allmählich auf eine derbe Kost übergehen können. Was wird das Grundnahrungsmittel in den nächsten Tagen sein? Flüssigkeit oder Brot? Im Wesentlichen Flüssigkeit zunächst, um den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen. Dann kommt etwas Trockenkost hinzu. Herr Dr. Kellner, wie viele Tage können diese Männer jetzt noch ausharren, wenn sie regelmäßig und unter ihrer fachmännischen Leitung verpflegt werden? Och, also ich möchte sagen, das kann jetzt ein paar Wochen dauern. Wir hoffen aber, sie, wie gesagt, in 2 Tagen vielleicht nach den Auskünften der Zechenleitung herauszubekommen. Hier ist ein Kumpel, der auch unten gearbeitet hat und der sich an den Rettungsarbeiten beteiligt. Können Sie uns schildern, wie es vielleicht dort unten aussieht, wie man sich das vorstellen muss? Man muss sich das eventuell so vorstellen, dass die Kumpels vor dem Wasser geflüchtet sind und sich in die abgebauten, wir nennen es einen alten Mann, geflüchtet haben und sich da aufhalten müssen. Also Eine andere Möglichkeit gab es dann für die nicht mehr, denn das, die Strecken waren bestimmt vom Wasser zu. Und die haben sich nur in die abgebauten Kammern, also den alten Mann, gerettet. Ja, und wie muss man sich das vorstellen? Sitzen die, liegen die, haben die da vielleicht ein Stück Holz, auf das sie sich setzen können? Das wird sehr unwahrscheinlich sein, denn der alte Mann, das ist ein Bruch. Und die werden sehr wahrscheinlich auf Mergelbrocken sitzen. Es kann möglich sein, dass sich nach und nach eventuell Hölzer rangeholt haben, das kann ich von oben aber nicht sagen. Was haben Sie nun in den 10 Tagen geglaubt, nachdem erst 7 gerettet wurden und jetzt zuletzt die 3? Haben Sie noch als Freund und Kamerad von den anderen geglaubt, dass vielleicht noch was leben könnte? Wir haben immer geglaubt und die Hoffnung haben wir nie aufgegeben, die Kumpels mussten leben. In Gesprächen haben wir immer gesagt, ist nicht noch eine Möglichkeit, die müssen doch irgendwo hocken. Also das war unsere allgemeine Meinung. Sie hörten eine erste Reportage vom Gelände der Erzgrube Mathilde bei Lengede. Und hier noch ein Hinweis. Die niedersächsische Polizei bittet uns, alle Autofahrer auf der Interzonenstraße nach Helmstedt und im Gebiet Niedersachsens aufzufordern, nicht in die Nähe der Bergungsstätte bei Lengede zu fahren. Der RIAS Zeitfunk meldet sich wieder, sobald neue Reportagen aus Hannover eintreffen.